Der Astralkörper. Paracelsus verwendet den Ausdruck Astralkörper zur Bezeichnung für die Wesenheit, die im menschlichen Körper in der Lage ist, den Einfluss der Sterne und der ihnen entströmenden Kräfte aufzunehmen. Agrippa nannte diesen feinstofflichen Körper Eidolon. Gleich der Seele geht er zugrunde, wenn er sich nicht mit dem Geiste vereinigt. Diese Vereinigung herbeizuführen ist der Zweck der Einweihung. Magier und gewisse Eingeweihte sind imstande, diese Wesenheit aus ihrem physischen Körper heraustreten zu lassen und sie zu materialisieren. Von den Tantrikern wird dieser Körper Linga Sharira genannt und die dem indischen philosophischen System der Samkhya angehörenden Samkhyas bezeichnen ihn mit Sushnas Sharira. René Guinon meint, der Mensch sei in verschiedenen Welten gleichzeitig erschaffen worden. Er spricht von parallelen Leben und auch von parallelen Welten, von plötzlich eintretenden Lebenstrauben, vielschichtigen Erlebnissen, die alle gleichzeitig durchlebt werden, obwohl man sich im Allgemeinen nur eines einzigen Geschehens bewusst sei. Die Tulkus des tibetischen Lamaismus erleben alle diese Welten bewusst. Wir werden später noch auf die tibetische Lehre von den Tulkus näher eingehen. Für den gewöhnlichen Menschen bedeuten die Begriffe Wiedergeburt oder auch der Ring der ewigen Wiederkehr eine Aufeinanderfolge der Bewusstseinszustände Leben und Tod. Nicht so beim Tulku. Er erlebt die nebeneinander herlaufenden Welten alle gleichzeitig bewusst. Wie bereits erwähnt, hatte der Meister Hitler im Astralkörper gesehen. Und Hitler hat auch ihn gesehen. Eines Tages eröffnete mir der Meister: Sehr hoch oben auf einem Berggipfel stand ein aus Steinen erbautes Haus. Darinnen befand sich Hitler, der mit einem Fernglas durch die Fensterscheiben hinausschaute. Er sah mich kommen und gab mir mit einer Hand einen Wink, dass ich mich entfernen solle und sagte: Wanderer, ziehe dahin deines Weges. Ein andermal gab mir der Meister folgende, wohl höchst erstaunliche Tatsache kund, die vielleicht den entscheidenden Augenblick des damaligen Geschehens kennzeichnete. Er sagte: Plötzlich sah ich mich Hitler gegenüber. Er stand ganz nahe bei mir, unsere Gesichter waren eng nebeneinander. Indem ich den Zeigefinger meiner rechten Hand erhob und ihn damit beinahe berührte, sagte ich zu ihm mit energischer Stimme: Sie werden noch die Erfüllung Ihrer kolonialen Gebietsansprüche erreichen. Danach werden Sie keinen Schritt weiter vorgehen. Wobei er die letzten Worte wiederholte: Und danach werden Sie keinen Schritt weiter vorgehen. Das war zu der Zeit, als Hitler Frankreich besiegt hatte und bis in die skandinavischen Staaten vorgedrungen war, als seine Armeen an der Kanalküste und vor den Pyrenäen standen und da er von Franco, der an dem von Canaris verübten Verrat beteiligt war, vergeblich hoffte, den Zugang nach Gibraltar zu erhalten. Wir meditierten dann mit dem Meister über die Bedeutung dieser Warnung. Der Hinweis darin auf die Kolonien erschien mir bei einem solch transzendentalen Thema absurd. Aber sehr bald sollte sich diese unbekannte Größe der Formel von selbst auflösen. Rudolf Hess flog nach England und Hitler griff Russland an. Über den von Hess unternommenen unerhörten Flug ist uns nunmehr bekannt, dass er das Angebot unterbreitete, dass Deutschland sich aus allen im Westen besetzten Gebieten zurückziehen und dass der Bestand des englischen Imperiums und seiner Seemacht gesichert werde. Er forderte lediglich die Rückgabe der ehemaligen afrikanischen Kolonien an Deutschland. Man bereitete den großen Kreuzzug nach dem Osten vor, die Rückkehr nach Thule, in die Urheimat auf dem Weg über das Paradies der Asen im Kaukasus zum großen Polarkreis des rechtsläufigen Hakenkreuzes, des Symbols der Rückkehr in das goldene Zeitalter der Sonne und das Ende der Involution im Kali-Yuga. Dafür war es jedoch schon zu spät oder aber noch zu früh. Es wurde nicht gestattet. Was war geschehen? Warum befolgte Hitler die Weisungen nicht? Ich habe einmal Skorzeny gefragt, wie es zu dem Entschluss, Russland anzugreifen, gekommen ist. Für ihn bestand kein Zweifel darüber, dass das unvermeidlich und notwendig war und ganz im Einklang zu der Thematik des Nationalsozialismus stand. Der Pakt mit Russland hat andererseits bei den Führern des Dritten Reiches starke geistige Spannungen hervorgerufen, da dieser Pakt ja einen Widerspruch zu den gesamten Grundlagen des nationalsozialistischen Gedankengutes darstellte. Das war dem Führer klar. Wie auch immer, ich beharre darauf, dass es zu spät oder aber zu früh war. Zu spät, weil England nicht eingenommen worden war, und zu früh, weil man keinen Zweifrontenkrieg führen konnte, was ja auch im Widerspruch zu den immer wieder dargelegten Prinzipien stand. Jedoch immer unter der Bedingung, dass er den Krieg auch tatsächlich gewinnen wollte. Ich träumte von Stalin. In der Nacht der Invasion in Russland hatte ich einen Traum, nahezu eine Vision. Ich sah Stalin auf einem Balkon stehen. Darunter, auf einem Platz, war eine Menschenmasse versammelt. Stalin machte mit seiner Hand eine Geste wie ein Priester oder ein Fremdenführer, niedergeschlagen, in Ängsten vor der Zukunft. Er schwankte. Dieser Traum hat mich beeindruckt. Zweimal habe ich während des Krieges von Stalin geträumt. Das zweite Mal beinahe bei Kriegsende. Ich sah ihn, wie er sich mit seinem Gehilfen über Archive der Organisation des Vatikans beratschlagte. Eine Tatsache, die man nie erwähnt, ist die, dass Stalin als Seminarist eine Zeit lang mit den Jesuiten in Rom gelebt hat. Immer wieder die Jesuiten. Auch Adam Weishaupt, der Begründer des Illuminatenordens in Bayern, hat mit den Jesuiten zusammen studiert. Die Illuminaten hatten einen großen Einfluss auf Lenin. Ihre Taktiken und Prinzipien wurden während der Russischen Revolution angewandt. Manchmal erfahre ich etwas über Geschehnisse und Dinge, ohne dass ich etwas Tatsächliches gesehen hatte und ohne dass ich persönlich dabei gewesen wäre. In Bezug auf das Thema Krieg entsinne ich mich, dass ich kurz nach dem Angriff auf Russland einmal meinem Onkel, den Dichter Vincente Huidobro, auf der Straße traf. Wir gingen gemeinsam ein Stück des Weges und verständlicherweise lagen die Schwerpunkte unserer Unterhaltung bei diesem Konflikt. Mein Onkel war gegen Hitler eingestellt. Mit der ihm eigenen Heftigkeit trat er etwas zurück, um mir dann zu sagen: Hitler ist der Einzige, der nicht weiß, dass der Krieg für ihn unweigerlich verloren ist. Und in seinen Worten lag eine derartige Überzeugung, die mich annehmen ließ, dass sie von einer Stelle kam, an der man ihm das versichert hatte, weil man das dort schon wusste. Es handelt sich um eine Freimaurerloge, wo man ihm erklärt haben dürfte, dass der Weltpakt gegen Hitler besiegelt worden sei und dass sich alle Hilfsmittel dieser Welt und auch anderer Welten in den Händen des Judentums befinden und dass diese fatalerweise unweigerlich zum Einsatz gelangen würden. Darin einbeschlossen waren die internationale Freimaurerei, die katholische und die protestantische Kirche, die Rotarier, das Rote Kreuz, der Sozialismus, der Kommunismus, die gesamte demokratische Welt und das Großkapital. Hitler war verloren. Die feindliche Front war gigantisch, unbesiegbar und außerdem durch außerirdische Kräfte, durch den Fürsten der Sklaverei und des Schattenreiches angeführt. Vor Jahren hatte mich Vicente Huidobro dazu überreden wollen, der Freimaurerei beizutreten. In seiner eigenwilligen Ausdrucksweise hatte er mir das Angebot gemacht: Wenn du dich gut benimmst, Miguel, dann bringe ich dich dorthin, wo man dir zum Siege verhelfen wird. Ohne dass er es mir näher erklärt hatte, war ich im Bilde, worum es sich handelte. Seltsam, sehr seltsam. Denn Huidobro war ein rebellischer Geist von beinahe satanischem Stolz, der sich Befehlen widersetzte und der einer derartigen Hilfestellung nicht bedurfte. Er wollte also sein kosmisches Register, sein rassisches Bluterbe verändern. Dafür bezahlt man jedoch mit dem Tode der Rassenseele. Sollte Hitler etwas Ähnliches widerfahren sein, als er sich als ungehorsam erwies? Hatte er etwa vor, in ein anderes Strahlungsfeld überzuwechseln und würde er sich damit von Kräften eines anderen Kraftzentrums, wie etwa der Tibeter oder der Japaner, abhängig machen, deren Strahlung der seinen fremd war? Oder hatte ihn etwa die Medea verlassen, wodurch er nun außerstande war, das goldene Vlies auf den Gipfeln des Kaukasus zu erobern? Ein bis heute noch undurchdringliches Geheimnis stellen die Beziehungen des Hitlerismus zu Tibet, der Mongolei und zu einem Indien dar, wie es im Allgemeinen unbekannt ist, da es in einer unseren Zeit liegenden Ära wurzelt. Die teutonischen Ritter und die baltischen Barone, Rosenberg war ein Baltendeutscher, versuchten, dem Weg der Rückkehr des rechtsläufigen Hakenkreuzes zu folgen, wie er nach dem Bericht Ossendowskis, Tiere, Menschen, Götter, und auch vom Baron von Ungarn Sternberg verfolgt wurde und wie es auch der Baron von Kaiserling, ebenfalls ein Balte, in mehreren seiner Bücher beschreibt.